نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سنبدأ بمراجعة الباب الأول من كتاب رياض الصالحين، وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. فإن شاء الله نراجع الأحاديث التي تكلمنا عليها بسرعة، وثم نبدأ بالباب الجديد وهو باب التوبة. طبعا نشوف مين راجع هذه الأحاديث. أنت ما كنت. خير. طيب، بارك الله فيكم. في werden heute إن شاء الله damit anfangen, erstmal eine Wiederholung zu machen bezüglich dem ersten Kapitel, was wir gemacht haben, und zwar Aufrichtigkeit und gute Absicht in allen offenbaren und geheimen Taten und Äußerungen und Handlungen. Wer hat von euch die Hadithe mindestens einmal gelesen, wiederholt, die 13 oder die 12 Hadithe, die wir schon gehabt haben? Bei euch auf Deutsch 12, bei mir 13 auf Arabisch. Eine Person hat das gemacht, zwei. Schön. Nur zwei Personen. Zwei, drei, vier. Vier Leute haben die Wiederholung gemacht. Mashallah. Allahumma barik. Ich bin froh. Von 34, 4, das ist sehr gut. Das heißt, 34 mal 3, 100, 4, wie viel ist das? 3%? 12%. 12%, das ist gut. 9%. 9%. Nee, ich bin nicht. لا، ضرب 35 قلت. لا، 30 ضرب 7. لا لا، كانت 35 ب 7، كانت شغله 350. على كل خير. بس هي 210. خير ان شاء الله. طيب، خير ان شاء الله. طيب، قال الله تعالى. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wenn 7% etwas gemacht haben, dann Alhamdulillah bin ich froh. Aber das ist eine hohe Prozent eigentlich. Weil die meisten Muslime, die nach ihrer Religion suchen und die Wissen in der Religion sozusagen sich aneignen wollen, die sind ungefähr eine Person pro 10.000. Und hier in Deutschland eine pro 100. Eine Person pro 100.000. Das bedeutet jetzt, wenn wir 34 Leute haben und wir haben 4 Personen, das ist sehr gut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. طيب. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة البارزة والخفية. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورة البينة، الآية الخامسة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سورة الحج الآية 37، وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، سورة آل عمران الآية 29. وهذه الآيات بدأ بها المؤلف، والمؤلف عنده رحمه الله تعالى النووي عنده هذا الأسلوب، أنه يبدأ بآيات القرآن وثم بأحاديث النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، ولربما في بعض الأحيان قال بعض الكلمات أو شرح بعض المسائل. Aufrichtigkeit und gute Absicht in allen offenbaren und geheimen Taten, Äußerungen und Handlungen. Al-Imam al-Nawawi rahimahullah hat eine, Al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala hat eine Methode gehabt, und zwar, dass Al-Imam al-Nawawi, immer damit angefangen hat, wenn er mit etwas, mit einem Thema anfängt, dass er erstmal die koranischen Ayat bringt und dann bringt er die Hadithe. Manchmal erklärt er ein paar Wörter oder erzählt er von bestimmten Urteilen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. In Surat Al-Bayyinah, die Sura 98, die Ayah 5: Und es ist ihnen nichts anderes geboten worden, als dass sie Allah dienen sollen, aufrichtig ihm gegenüber in der Religion und rechtgläubig und das Gebet verrichten und die Zakat geben. Und das ist die rechte Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Ali Imran, die Sura 3, die Entschuldigung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Hajj, die Sura 22, die Ayah 37, لَيَنَا لَلَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِ يَنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Weder ihr Fleisch noch ihr Blut erreicht Allah, sondern es erreicht ihm allein die Gottesfurcht, die ihr ihm entgegenbringt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Ali Imran, die Sura 3, die Ayah 29, قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Sprich zu ihnen, ob ihr verbergt, was in euren Herzen ist, oder ob ihr es kundtut, Allah weiß es. Er weiß, was in den Himmeln ist und was auf Erden ist, und Allah hat Macht über alle Dinge. هذه الآيات فيها معنى الإخلاص. Diese Ayat, die sind Beweise, dass man Ikhlas haben muss. Das bedeutet, dass man Aufrichtigkeit und dass man reine Absicht vor Allah subhanahu wa ta'ala haben muss, wenn man eine Tat begeht, ob das innerlich ist oder äußerlich ist. الحديث الأول، من يذكرنا بالحديث الأول وهو حديث عمر رضو الله عليه إنما الأعمال بالنيات، من يحفظه؟ نعم. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، ثم كانت هجرته لله ولرسوله، فهجرته لله ولرسوله، وكانت هجرته لدنيا صيمة ورأة ينكعها، فهجرته لما هاجر إليه. ممتاز. إلى الله ورسوله. نعم، عمر رضوان الله عليه. عمر رضوان الله عليه هات berichtet davon, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث رواه البخاري ومسلم. عمر بن الخطاب berichtet: Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, die Taten sind entsprechend den Absichten, und jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung für Allah und für seinen Propheten unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und dessen Gesandten. Und wer seine Auswanderung unternahm dafür, dass man ihm diesseits etwas erreicht, oder um eine Frau zu heiraten, dessen Auswanderung war für das, dessen wegen er auswanderte. Das Hadith wurde bei Al-Bukhari und Muslim berichtet. Al-Hadith al-Thani, wa huwa Hadith Aisha. Man yudhakkirna bi Hadith Aisha. Yaghzu Jayshun. Na'am. Yaghzu Jayshun khabar da kanu bi min al-ard. Min al-ard yaghzu awwalan wa akhiran, fa qad qilna 'ashan kan yaghzu awwalan wa akhiran. ومعهم ومعهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ومن ليس منهم ومن ليس منهم نعم. الحديث الآخر هو حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عليها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم فقلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم الحديث رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري وهذا لفظ البخاري Zweitens عائشة رضي الله عليها berichtete dass der Gesandte Allahs sagte ein Herr eine Armee wird die Kaaba überfallen wollen. Wenn es in die Wüste einmarschiert wird, das gesamte Heer, das wird Anfang und Ende gesamt von Erdboden verschlungen werden. Aisha sagte, ich fragte den Propheten, O Gesandter Allahs, wie sollten sie alles Amt, das wird ihr Anfang und Ende von der Erde verschlungen werden, wo doch unter ihnen ihre Märkte sind und Leute, die nicht von ihnen sind. Der sagte, die Erde wird sie verschlingen oder sie werden von der Erde alles Amt, das wird Anfang und Ende verschlungen, dann werden sie nach ihren Absichten oder gemäß ihren Absichten am letzten Tag behandelt werden. Das heißt, sie werden gemäß ihrer Absichten auferweckt. Das war das zweite Hadith. Und wir haben diese Hadithe schon erklärt. Das heißt, was wir machen jetzt, ist nur, dass wir die Hadithe wiederholen, damit wir weiter inshallah kommen. Derjenige, der gelernt hat, Alhamdulillah Rabbil Alamin, derjenige, der nicht gelernt hat, hat selber verloren. Hat selber verloren. Wir verlieren nicht, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben. الحديث الثالث ذلك حديث عائشة لا هجرة من نعم ولكن وإذا إيه نعم الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عليها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام بارك الله فيكم drittens عائشة überliefert die sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt nach der Befreiung von Mekka gibt es keine Auswanderung von Mekka mehr allerdings bleiben Jihad und die Niyya und wenn ihr zum Jihad aufgerufen werdet sollt ihr folgen so sagte عائشة So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Hadith ist bei Al-Bukhari Muslim. Und die Bedeutung ist, Al-Imam An-Nawawi sagte, wa ma'nahu, die Bedeutung ist, keine Auswanderung von Mekka mehr, weil Mekka ein islamisches Land geworden ist. So sagte Al-Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Al-Hadith al-Rabi', Hadith Jabir, radhiyallahu alayhi, inna bil-Madinati, la rijalan, Nein. طيب فيت حديث بارك الله فيكم فيت حديث ده بروف عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزاة فقال ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روايه الا شركوكم في الاجر رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر هذا لفظ البخاري والآخر لفظ مسلم. وهنا بارك الله فيكم، هنا in diesem Entschuldigung, hier im arabischen Text haben wir das zwei Hadithe gerechnet, aber im deutschen Text hat man nur ein Hadith hier gerechnet. Deshalb haben wir diese Differenz von einem Hadith. Das ist das Gleiche eigentlich, aber hier sind zwei Hadithe gerechnet, aber bei euch nur ein Hadith. Jabir ibn Abdullah al-Ansari berichtete, einmal waren wir mit dem Propheten s.a.w. auf einen Krieg zu. Da sagte er, es gibt in Medina einige Leute, die bei uns sind, das wird mit Ajr, wohin ihr auch immer marschiert und welches Tal ihr auch immer durchschreitet. Nur aus gesundheitlichen Gründen sind sie verhindert. Und nach einer anderen, und das hat Al-Imam Muslim überliefert, und in einer anderen Version von Anas, Radwallah alayhi, er sagte, wir kehrten mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von der Schlacht bei Tabuk zurück, als er sagte, gewiss sind in Medina einige Leute geblieben, die bei uns sind, wohin wir auch gehen, ob wir ein Gebirge überqueren oder ein Fluss, ein Tal überschreiten. Nur ein zwingender Grund hat sie verhindert. Das bedeutet, sie haben eine Entschuldigung. Es gibt in Medina Leute, die bekommen auch durch ihre Absicht, den Lohn mit euch, die teilen das mit euch. Aber weil sie verhindert waren durch Krankheit oder durch zwingende Gründe, könnten sie nicht dabei sein. Das ist Barakallahu fikum Hadith Nummer 4 und Nummer 5. Dann kommen wir zu Hadith Nummer 6. An Abi Yazid, Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun, qala, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha, فوضع عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها قال والله ما إياك أردت فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن معن ابن يزيد ابن الأخنس إيه زين فاتا Und sein Großvater waren Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, mein Vater Yazid hat einige Dinare, die er als Sadaqa geben wollte, bei einem Mann in der Moschee gelassen. Ich nahm das Geld und brachte es meinem Vater. Mein Vater sagte zu mir, bei Allah, ich wollte diese Dinare nicht dir geben. Das wird, ich wollte dir das eigentlich nicht. Meine Absicht war nicht, dass du das nimmst. Ich wendete mich an den Gesandten Allahs, der entschied, O Yazid, du bekommst Belohnung dafür, was du beabsichtigt hast. O Ma'an, du bekommst, was du hast, das heißt, was du genommen hast von diesem Geld. Al-Hadith al-Sabi' an Abi Ishaq, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Radwanallah alayhi, Ahad al-Asharad al-Mashud ilahum bil-Jannah, Qala, Ja'ani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'uduni fi aami, حجة الوداع أو عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم علة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجتان ورفعتان، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أخوات ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرته ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، رواه البخاري ومسلم. أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص أين جاتين denen die frohe Botschaft zuteil wurde, ins Paradies zu gelangen, sagte, im Jahr der Abschiedspilgerfahrt lag ich ernsthaft krank da nieder. Dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam, um nach mir zu schauen. Ich sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, du siehst, wie krank ich bin und ich bin vermögend. Ich habe aber nur eine Tochter als Erbin. Ist es nicht angebracht, dass ich 2/3 meines Vermögens als Sadaqa gebe? Er sagte, nein. Er sagte dann die Hälfte, O Gesandter Allahs. Wieder sagte er, nein. Erneut wandte ich ein, nun dann 1/3, O Gesandter Allahs. Darauf sagte er, 1/3 ist genug und mehr als genug. Es ist besser, du hinterlässt deine Erben reich als arm und als Bettler auf die Hilfe anderer angewiesen. Was auch immer du um Allahs Willen spendest, dafür wird Allah dich belohnen. Und wenn du auch nur ein bisschen Nahrung in den Mund einer Frau bringst. Ich sagte, O Gesandter Allahs, wie könnte ich zurückgelassen werden, während meine Gefährten einmarschieren? Er sagte, du wirst gewiss nicht zurückgelassen. Denn was auch immer du um Allahs Willen tust, wird deine Belohnung und Stellung erhöhen. Vielleicht solltest du zurückbleiben zum Wohle der Gemeinschaft und zur Bestrafung bestimmter Leute. O Allah, ermögliche meinen Gefährten die Auswanderung und bewahre sie vor der Versuchung und dem Scheitern. Wahrlich, der Arme ist der verstorbene Sa'd ibn Khawla, der Gesandte Allah. Er flehte Allahs Gnade für Sa'd ibn Khawla, der in Mekka zurückgeblieben war und dort starb. Al-Bukhari und Muslim haben diese Überlieferung böse. Al-Ba'is Sa'd ibn Khawla. هو سعد بن خولة أحد الصحابة الذين ماتوا في مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يموت الإنسان في الموطن الذي هاجر منه، فذلك قال البائس سعد بن خولة لأنه مات بمكة، فذلك كان خائف سعد. قال له يا رسول الله أخلف هنا يعني بموت أنا أموت هنا؟ قال له لا، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ثم يدعو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له. كان فيها اثم شيخ يعني؟ مو اثم، وانما كان ما يحب ذلك، ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذلك كان يدعو الصحابه ان يموتوا في في في ليس في المكان الذي هاجروا منه. لكن هذا يعتمد فقط على الهجره، المهاجر يعني مو الهربان يعني مثل زي. لا نحن الهربانين، نتكلم عن المهاجرين وليس الهربانين. طيب بارك الله فيكم. الحديث السابع عندنا ثامن، صحيح ثامن عندنا وعندهم سابع. أنا هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. Hier, es gibt einen Fehler in diesem Hadith auf Deutsch. Aufpassen, Barakallahu fikum. Das ist siebtes Hadith bei euch. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, Allah sieht nicht auf eure materielle oder immaterielles Äußeres, sondern in eure Herzen. Diese Überlieferung ist hier Barakallahu fikum, nicht vollständig. Und zwar, das Hadith bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala rechnet mit euch ab, nicht für eure Körper und Bilder, sondern Allah subhanahu wa ta'ala rechnet mit euch ab für eure Herzen und Taten. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala sieht uns auf unsere Taten und Absichten, was wir im Herzen haben. Und nicht, wie groß wir oder wie klein wir sind und so weiter. Das ist nicht. Al-Hadith al-Tasi' an Abi Musa, Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رواه البخاري ومسلم بارك الله فيكم das nächste Hadith das haben wir auch gesagt die Übersetzung war nicht gut der Prophet Muhammad Abu Musa al-Ash'ari berichtete Abu Musa al-Ash'ari berichtete und er sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. wurde gefragt, eine Person kämpft, um seine Tapferkeit zu zeigen, eine Person kämpft für seinen nationalen Stolz oder eine Person kämpft für Angeberei, Prahlerei. Welche ist für Allah oder auf dem Weg Allahs? Er sagte, wer kämpft, dass das Wort Allah subhanahu wa ta'ala das Höchste ist, dann ist das für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala und auf dem Weg Allahs. Das wird die Nia ist maßgebend in diesem Zusammenhang. Al-Hadith al-Ashir an Abi Bakr Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل أخيه صاحبه رواه البخاري ومسلم أبو بكر نفيع ابن الحارث الثقفي überliefert, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn zwei Muslime aufeinander losgehen, indem sie ihre Schwerter aufeinander richten, dann kommen alle beide ins Höllenfeuer. Daraufhin sagte ich, O Gesandter Allahs, für den Mörder ist das verständlich. Warum aber der Ermordete? Er antwortete, er war auch darauf aus, seinen Gefährten zu töten. Seinen Gefährten zu töten wollte er. Dann Al-Hadith Al-Hadi Ashar. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Salatul Rajul fi jama'a tazidu an salatihi fi suqi wa baytihi bid'an wa 20 daraja. Wadhalika anna ahadahu idha tawadda fa ahsana al-wudu thumma ata al-masjid la yuridu illa as-salah لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم ينهزه أي يمنعه Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, das Gebet in Gemeinschaft ist über 20 Mal mehr wert als das Beten zu Hause oder im Geschäft. Es ist so, wenn man sich sorgfältig wäscht und zur Moschee geht, nur mit der Absicht, das Gebet zu verrichten, dann wird er, bis er die Moschee erreicht, bei jedem Schritt um eine Stufe erhöht und er verliert eine oder eine Sünde wird von ihm gelöscht. Von dem Augenblick an, in dem er die Moschee betritt, wird er als Teilnehmer am Gebet betrachtet. Auch während er noch auf den Beginn des Gebetes wartet, solange er an seinem Gebetsort verharrt und weder jemandem schadet noch schlecht über jemanden redet, fahren die Engel damit fort, für seine Erlösung zu beten. Und sie sagen, oh Allah, sei ihm barmherzig, oh Allah, vergib ihm, oh Allah, nimm seine Reue an, solange er keinen Schaden zufügt, solange er keine Neuerung macht oder bringt. Und manche Gelehrten sagten, solange er sein Wudu noch behält, dass er seine Reinheit noch behält. Al-Hadith al-Thani Ashar. عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. عبد الله بن عباس رضي الله عليه ما زاكت oder erzählte, dass der Gesandte Allahs von seinem Herrn, dem Gesegneten und Erhabenen, berichtet. Das ist ein Hadith Qudsi. Dass Allah gesagt hat, Allah hat die guten und die schlechten Taten niedergeschrieben. Dann erklärte er dies, wer etwas Gutes beabsichtigt und es nicht darauf führen konnte, dem hat Allah dies bei sich als volle gute Tat angerechnet. Hat er es durchführen können, dann rechnet Allah ihm dies bei sich als 10 gute Taten bis zum 700-fach und bis zum Vielfachen davon an. Und wer etwas Schlechtes beabsichtigt, es aber nicht durchführt hat, dann wird dies als vollendete gute Tat bei Allah, dem Erhabenen, angerechnet. Hat er diese schlechte Tat jedoch ausgeführt, so rechnet Allah ihm dies als eine einzige schlechte Tat an. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünde verzeihen und von uns annehmen. Und dann kommen wir zum letzten Hadith in diesem Kapitel. Al-Hadith al-Akhir fi hada al-Bab wa huwa Hadith Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn al-Khattab radhiyallahu alayhima qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul intalaqa 3 nafarin fi man kana qablakum hatta wahum al-babitu ila ghar فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسد عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم اليوم إلا من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح عملكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت الشيء أن لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها عن نفسها أو على نفسها فامتنعت مني حتى لمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عفوا عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري ومسلم. هذا في الإخلاص لله سبحانه وتعالى والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. بارك الله فيكم. ديس حديث السير لانك مش فادي ديس حديث إن شاء الله شنل إكليرن ودي بزيت سون كنت من آل عيندن إن شاء الله lesen für sich selber. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat von drei Personen gesprochen, die früheren, in früheren Zeiten waren. Der Prophet sagte, drei Personen, die waren auf der Reise und sie wollten übernachten. Dann haben sie eine Berghöhle gesehen und sie sind in diese Berghöhle reingegangen. Und dann rollte ein Stein vom Berg und das sperrte den Eingang dieser Berghöhle. Die sind geblieben und die könnten nicht rauskommen. Dann haben sie gesagt, heute kann euch nur retten, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala mit euren guten Taten bittet. Das heißt, bittet Allah, dass er für euch das erleichtert, weil ihr gute Taten begangen habt. Dann kam der Erste, der hat gesagt, ich habe zwei Eltern. Ich habe meine Eltern gehabt. Und ich habe kein Milch getrunken vor ihnen. Auch meine Kinder nicht, meine Familie nicht. Erstmal mein Vater und meine Mutter. Eines Tages war ich weg und ich bin zu spät gekommen. Als ich gekommen bin mit dem Gefäß von Milch, dann habe ich gesehen, sie haben geschlafen. Das war Abend, ja? Sie haben geschlafen. Ich bin stehen geblieben bis frühen Morgen. Bis sie wach waren. Ich habe ihnen und meine Kinder, die wollten trinken, ich habe ihnen nicht gegeben. Bis meine Eltern wach waren, sie haben Milch getrunken, dann habe ich getrunken. Wenn ich das in deiner Angesicht gemacht habe, oh Allah, dann erleichtere das für uns. Der Stein rückte ein bisschen, aber sie könnte nicht rauskommen. Dann kam der Zweite, der hat gesagt, ich habe eine Cousine gehabt und ich habe sie geliebt. Ich habe sie so geliebt, mehr als alle Leute. Und ich wollte mit ihr Unzucht begehen, aber sie wollte das nicht. Eines Tages war sie im Geldnot. Und sie kam zu mir, sie hat gesagt, ich brauche Geld. Ich habe ihr gesagt, ich gebe dir Gold, aber ich will mit dir, wal'a'udhu billah, die Sünde machen. Sie hat die Arme, sie hat das akzeptiert. Dann waren wir zusammen, als ich die Stellung genommen habe, ein Mann zu seiner Frau, sie hat mir gesagt, fürchte Allah und mach das nicht ohne das Recht, das dich befügt, das zu machen. Ich habe sie verlassen und ich habe ihr die 120 Dinar gegeben. Oh Allah, wenn ich das für dich gemacht habe, in deinem Angesicht gemacht habe, dann erleichtere für uns. Der Stein rückte, aber sie könnte nicht raus. Dann kam der Dritte, der hat gesagt, ich habe Tagesarbeiter gehabt. Und sie haben bei mir gearbeitet. Ich habe allen Leuten ihren Lohn gegeben, außer eine Person, die ist fort. Dann habe ich das Geld für diese Person erwirtschaftet. Dann kam diese Person zurück. Nach einer Weile. Und er sagte mir, gib mir mein Recht. Ich habe ihm gesagt, siehst du hier alles? Von Kamelen und Kühen und Schafen und Dienern. Siehst du alles? Der hat gesagt, ja, der hat gesagt, das gehört dir alles. Der hat ihm gesagt, machst du dich lustig über mich? Ich habe ihm gesagt, nein. Ach, das gehört dir. Und er hat alles mitgenommen. Oh Allah, wenn ich das in dein Angesicht gemacht habe, dann erleichtere für uns, dann rückte der Stein weg und sie könnten rauskommen. Das heißt, wenn man eine gute Tat für Allah subhanahu wa ta'ala richtig gemacht hat und die Absicht war richtig für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala annehmen und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns helfen. Und das ist der Beweis, dass die Religion wichtiger ist, barakallahu fikum, als Gegenwart und wichtiger ist als was man heute nennt Wissenschaft und so weiter. Und dazu auch, passt auf, nicht jeder, der euch sowas erzählt, dann hat er die Wahrheit gesprochen. Nein, hier haben wir Beweis. Aber wenn man sagt, ja, mein Sheikh fliegt, oder mein Sheikh hat das und das und das, das ist nicht so. Es könnte sein, dass sein Sheikh Magier ist. Ja?